Laut Meldung des südkoreanischen Mediums YTN haben die ISIS-Zerstörer der pazifischen Flotte der USA und die Zerstörer und Anti-U-Boot-Hubschrauber der südkoreanischen Marine am 19. Mai eine gemeinsame Seeübung begonnen. Unter dem Vorwand der Maßnahme gegen die Provokation von Norden schießt die südkoreanische Armee auf dem südwestlichen Meer der koreanischen Halbinsel wahllos mit Kanonen und Gewehren. Diese wahnwitzige Übung findet bis zum 24. Mai statt. Der Meldung des südkoreanischen Medium Yonhap News zufolge haben die Streitkräfte des 1. Korps der südkoreanischen Armee vor, vom 23. bis zum 27. Mai in Goyang und Pazu Bezirk Gyeonggi an der vordersten Front eine Übung zum Manöver der Kriegsrüstungen und zur Einrichtung der Hindernisse abzuhalten. Die südkoreanische Militärbehörde machte bekannt, dass sie auch im nächsten Monat zusammen mit den USA und Japan in Hawaii eine gemeinsame Militärübung durchführen würde.